Hilflos, aber wild entschlossen, ahnungslos, doch tief betroffen, Ideen schwanger wie besoffen. Oh, bald wieder war, die Schnapsidee bleibt sakrosant, Symbol und hoher, ja, vielen Dank. Ahnen, mahnen, warnen, Vernunft, egal. Sie treiben uns, sie treiben nicht, mit Angst und Panik hinters Licht. Sie ahnen viel und fürchten nichts für dich und mich. Gefährlich ist, wer ehrlich ist, wer spätig und vom Fernen ist, wer was riskiert und sich blamiert, wer ausstrahlt oder alterniert. Die Hure in Berlin ist bloß und singt die alte Leier. Verräter, Pack und schwarze Pest, sei ihr Freier. Denn Terror ist, wenn du aufwachst und du aufmachst, und die Wohnung wird dich suchen, wenn du losgehst, dich umdrehst, weil du glaubst, du wirst gesucht. Terror ist, wenn du dicht machst und du nichts sagst, weil du denkst, man wird mit, wenn du aufpackst, deine Frau schnappst und Beamte stöhnen mehr. Terror ist, Terror ist, Terror ist, Terror ist. Da ein Minarett, du stellst dich an, Mann, steck es weg. Zieh ab, zieh aus, spiel unter Deck, man kann es nicht für dich. Sie treiben uns, sie treiben dich mit Angst und Panik hinters Licht. Sie ahnen viel und fürchten nichts, nur dich und mich. Die Hure in Berlin ist bloß und singt die alte Leier. Verräter, Pack und schwarze Pest, sei ihr Freier. Der Terror ist, wenn du aufwachst und du aufmachst, und die Wohnung wird dich suchen, wenn du losgehst, dich umdrehst, weil du glaubst, du wirst gesucht. Terror ist, wenn du dicht machst und du nichts sagst, weil du denkst, man will mich, wenn du aufpackst, deine Frau schnappst und Beamte stöhnen mehr. Terror ist, wenn du aufwachst und du aufmachst, und die Wohnung wird dich suchen, wenn du losgehst, dich umdrehst, weil du glaubst, du wirst gesucht. Terror ist, wenn du dicht machst und du nichts sagst, weil du denkst, man wird mit, wenn du auspackst, deine Frau schnappst und Beamte stöhnen mit. So du denkst, es betrifft dich nicht, was du sagst, was du liest, was du kaufst, verschenkst, was du schreibst, was du treibst, wen du grüßt, was du denkst, wen du triffst, wo du bist, was du wem versprichst, was du hörst oder schwörst, wer dich jeden Abend stört, wer dich ruft oder buht, was du hast oder so, wen du dankst, wann du kannst, wann du gibst und verlangst, du siehst keine Schäden und kannst nichts verwehren, denn Terror ist.